Also, dass einer der anderen Schatzsucher Erfolg hat, ist unwahrscheinlich. Denn die wissen nicht, wo sie suchen sollen. Ricardo und seine Männer hingegen schon, aber wir können ihnen nicht mehr zuvorkommen, da uns Boot und Ausrüstungen fehlen. Ich finde es doof, dass sogar Joe nicht mehr auf unserer Seite ist. Ja. Ach was. Die ist nur froh, dass sie endlich Profit macht mit dem Bootsverleih. Das würdest du auch machen an ihrer Stelle. Ja. Ja. Also, das heißt, wir können gar nichts tun? Nur darauf warten, dass Ricardo den Schatz findet? Vielleicht müssen wir die Sache von einer anderen Seite betrachten. Es geht doch nicht nur um eine Schatzsuche. Nein? Nein. Es geht noch um eine Sache, in die Alice und Ricardo verstrickt sind. Als ich die beiden am Fenster belauscht habe, drohte Ricardo Alice damit, ihn auffliegen zu lassen. Gib mal dein Notizbuch, Bob. Okay. Hier. Danke. So. Hier. Ricardo droht wegen der Sache mit Steve Young und McCreary. Worum auch immer es da ging, es klang nicht so, als hätte es direkt mit dem Schatz zu tun. Moment mal. McCreary? Hm? Der Name McCreary sagt mir was. Der stand auf dem Gutachten, das ich auf Alice' Schreibtisch gesehen habe. Barks und McCreary. Und das fällt dir jetzt ein? Meine Güte, direkt danach klingelte Alice' Telefon und ich musste in Deckung gehen. Außerdem schien es nichts zu bedeuten. Oder doch? Das ist schwer zu sagen. Aber wenn wir nicht den Schatz suchen können, sollten wir vielleicht herausfinden, in was für eine Sache Mr. Alice da verstrickt ist. Wer Ricardo ist. Und was Steve Young und ein Mensch namens McCreary damit zu tun haben. Ricardo sucht immerhin den Schatz im Auftrag von Alice. Also muss es irgendeinen Zusammenhang geben. Und den würde ich gern kennen. Ja, es gibt folgerichtig nur eine Möglichkeit, wie wir weitermachen können. Aha. Und die wäre? Wir sehen uns noch einmal bei Mr. Alice um und gleichen unser Informationsdefizit aus. Wie bitte? Du willst da nochmal aufschlagen und ihm irgendwas über unsere Collegearbeit erzählen? Also, damit kommen wir doch kein zweites Mal durch, Justus. Er ahnt ja sowieso schon, dass wir ihm irgendwas vormachen. Ich dachte an einen etwas intimeren Rahmen. Nur wir drei. Wie? Du willst bei Alice einbrechen? Sag mal, bist du bescheuert, Justus? Alice hat bestimmt 1000 Alarmanlagen und einen riesigen Hund. Schon vergessen? Bronco. Habt ihr eine Alarmanlage gesehen? Nein. Seht ihr? Ich auch nicht. Obwohl ich extra darauf geachtet habe. Und was den Hund angeht, er kennt uns bereits und mit etwas Glück gibt er nicht einmal einen Ton von sich. Ja, und mit etwas Pech werden wir erwischt und sind alle dran. Immerhin ist das Einbruch. Und es gibt hier keinen Inspektor Cotter, der uns rausboxen könnte. Wir dürfen uns halt nicht erwischen lassen. Oh, jetzt seid doch nicht so übervorsichtig. Wir haben einen begründeten Verdacht, dass Mr. Alice kriminell ist. Alles, was wir brauchen, sind Beweise. Er wohnt allein. Wir müssen nur warten, bis er aus dem Haus ist. Hm. Und woher sollen wir das wissen? Leute! Hier! Der Dachboden. Ja, von dort können wir direkt auf Alice' Haus sehen. Genial, Bob! Eine halbe Stunde später hatten die drei Fragezeichen Stühle, Decken, Kissen, Kekse, Orangensaft und einen Heizlüfter nach oben geschleppt. Nun starrten sie abwechselnd durch das Fernglas in die dank des trüben Wetters erleuchteten Fenster von Alice' Anwesen. Immer wieder war er deutlich zu erkennen, wie er zwischen seinem Arbeitszimmer im ersten Stock und den anderen Räumen hin und her pendelte. Gegen 9:30 verließ er plötzlich das Haus, setzte sich in den Wagen und fuhr davon. Also, jetzt haben wir das Haus mehrmals umrundet. Im Erdgeschoss ist kein Fenster offen. Wir müssen uns langsam beeilen. Alice ist sicher zum Abendessen in die Stadt gefahren. Der bleibt da auch nicht ewig. Kollegen, das Fenster dort im ersten Stock, das steht ein Spalt weit offen. Das ist das Arbeitszimmer. Bingo. Meinst du, du schaffst es, darauf zu klettern, Zweiter? Mir bleibt ja wohl nichts anderes übrig. Oder möchtest du es versuchen? Kein Kommentar. Hm. Dort führt ein Rohr nach oben zur Regenrinne. Daran könnte ich vielleicht hochklettern. Ja, und dort führt ein Sims unterhalb der Fenster im ersten Stock einmal ganz herum. Er sieht breit genug aus, um darauf stehen zu können. Jetzt lasst uns keine Zeit verlieren, so machen wir es. Ich laufe zurück zur Einfahrt an der Straße und gebe Bescheid, falls Alice zurückkommt. Gut. Über die Funkgeräte bleiben wir in Kontakt. Viel Glück, Peter. Ja, ja. Euch auch. So. Ich bin auf dem Sims. Ja. Sieht aus, als würde er halten. Du musst um die Hausecke herum, zum Fenster. Ja, ja, schon klar. Du hast leicht reden. Von hier unten sieht es ganz einfach aus. Und wenn ich falle? Dann fange ich dich auf. Super, Zweiter. Geschafft. Jetzt sind es nur noch ein paar Schritte zum Fenster. Sehr gut. Mein Arm passt gerade in den Spalt. Ich bin drin. So. Jetzt. Oh nein. Oh nein. Okay, okay. Okay, okay. Warte, warte, warte. Hier. Bronco. Lecker, lecker. Fleischwurst. Ja. So ist's brav, Bronco. Ja, wir sind jetzt Freunde, okay? Ja. Zweiter, alles klar? Ja, ja. Bronco und ich sind jetzt beste Freunde. Okay, jetzt zum Schreibtisch. Bin schon dabei. Also, das Gutachten von Barks und McCreary liegt immer noch hier. Was steht drin? Ich verstehe das nicht alles, aber ich glaube, es geht im Wesentlichen darum, was uns Alice schon gesagt hat. Die Kante der Steilküste ist erosionsgefährdet. Sie kann abrutschen. Dort darf nicht gebaut werden. Hier ist auch ein Kontoauszug mit einer Überweisung an Barks & McCreary. $1,500. So viel hat wohl das Gutachten gekostet. Gut. Sind die Umschläge mit dem Geld noch in dem Kästchen? Ja, ja. Ja, ja, die sind noch da. Einer für Ricardo, einer für Raya. Wer auch immer das ist. Wahrscheinlich einer der Taucher. So, ich probiere jetzt mal die Schublade zu öffnen, ja? Ich hoffe, mein Dietrich-Set reicht aus. Oh, verdammt! Was ist los, Peter? Das ist dieses verfluchte Telefon. Das klingt wie eine Alarmanlage. Warum immer in dem Moment jemand anruft, wenn ich mit dieser Schublade beschäftigt bin, entzieht sich, um es mit deinen Worten zu sagen, Justus, meiner Kenntnis. Dies ist der Anschluss von Eric Alice. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Alice, hier ist Ricardo. Warum sind Sie denn jetzt nicht da zum Teufel? Wir haben endlich Erfolg gehabt. Wir haben das Wrack gefunden. Die Elaine liegt ein ganzes Stück weiter östlich als angenommen. Die Gezeitenströmung müssen Sie dorthin getrieben haben, nachdem ich in den Sturm geraten war. Umso besser. Bitte an alle. Es ist nicht mehr so weit Alarm. Bis zur Höhle. Alice kommt zurück. Rufen Sie mich ich an. Ich bin gerade in die Straße eingebogen. Verdammt, doch nicht Alarm. Jetzt. Hier, Peter. Hab dich gehört, Bob. Ich komme. Ihr habt höchstens eine Minute Zeit. Beeilt euch. Komm raus, Peter. Beeil dich. Ich durchsuche jetzt noch die Schublade. Peter, komm. Alice kommt. Eine Visitenkarte. R. Yarbrough, Bayview Deconstruction. Peter. Ja, Justus, ja. Ich komme. Ich bin am Fenster. Kann ich raus? Warte! Er parkt gerade den Wagen. Jetzt kannst du. Er ist im Haus. Okay. Beeil dich, Peter! Lass dich fallen! Aua! Mein Fuß! Schnell, Zweiter! Schnell!